Kundgabe 3556. Empfangen durch Bertha Dudder am 23.09.1945. Glaube an Jesus Christus. Kampf. Der Glaube an Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt wird eine starke Prüfung erfahren. Doch er wird bestehen bleiben. Er wird nicht ausgerottet werden können, trotz aller Bemühungen der Welt. Er wird von der kleinen Schar der Gottgetreuen verfochten werden, voller Mut und Entschlossenheit. Denn Jesus Christus selbst gibt ihnen die Kraft, seinen Namen und seine Lehre zu vertreten, ihn zu bekennen vor der Welt. Ohne Jesus Christus gibt es keine Erlösung, denn die Macht der Hölle ist zu groß und gewinnt Gewalt über die Menschen, denen nicht Hilfe gebracht wird, durch eine noch größere Macht, durch Jesus Christus, der als wahres Kind Gottes auf Erden den Kreuzestod auf sich nahm, um die Macht des Bösen zu brechen. Nur durch ihn findet der Mensch Rettung aus den Fesseln jener, und nur wer an ihn glaubt, der kann erlöst werden. Nur wer an ihn glaubt, der ruft ihn um Hilfe, um Stärkung seines Willens an, und er ist fähig, sich der Gewalt des Gegners von Gott zu entwinden. Und darum wird Gott es nimmermehr zulassen, dass der Glaube an Jesus Christus verloren geht, dass er ausgerottet wird durch Menschenwillen, der nur der Ausführende des satanischen Willens ist. Und so wie der Glaube ernstlich in Gefahr ist, dass die Menschen ihn hingeben für die Welt, wird Gott die Macht des Satans selbst brechen. Denn es kämpfe dieser wider ihn mit unzulässigen Mitteln. Er sucht das Wissen um Gott, seine Liebe und sein Erlösungswerk den Menschen vorzuenthalten. Und also ist dies ein Zwang des freien Willens des Menschen, der um beider Wirken wissen muss, um sich entscheiden zu können. Und darum wird das Ende kommen, so wie ernstlich gegen den Glauben vorgegangen wird. Darum wird dieser letzte Kampf eine starke Prüfung bedeuten für die Gläubigen. Doch Sieger werden diese bleiben, weil Jesus Christus selbst mit ihnen kämpft, weil er Kraft vermittelt allen, die ihm treu sein wollen, die zu ihm ihre Zuflucht nehmen und sich ihm anvertrauen, im tiefen Glauben Rettung zu finden bei ihm. Im Bekennen des Namens Jesu und seiner Liebelehre entscheidet sich der Mensch und er sagt sich von seiner Gegnerschaft endgültig los. Doch er muss dazu eine Willensstärke aufbringen, über die er aus eigener Kraft niemals verfügt. Doch so er den göttlichen Erlöser bekennt vor der Welt, ist sein Wille schon gestärkt durch ihn, der gestorben ist am Kreuz, um die Menschen aus ihrer Willensschwäche zu erlösen, um ihnen einen starken Willen zu erkaufen mit seinem Blut. Und es braucht niemand zu fürchten, den letzten Kampf nicht bestehen zu können. Denn so wie er an Jesus Christus glaubt und für seinen Namen streiten will, gehört er zu der kleinen Schar, deren Bekennermut wachsen wird, je schwerer die irdische Not an ihn herantritt. Denn das ist das Wirken Gottes an ihm, dass die Kraft des Geistes ihn überkommt, die wiederum nur im Glauben an Jesus Christus wirksam werden kann, die ihn über alle irdische Not hinaushebt, ihn stark macht und fähig, der Welt und ihrem Ansinnen zu trotzen, die ihn den letzten Kampf mit Erfolg ausfechten lässt und ihm den endgültigen Sieg einträgt. Und es wird der Glaube erhalten bleiben bis an das Ende der Welt. Und es wird auf der neuen Erde wieder gepredigt werden von Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Amen.